Ja, go. Hier kommt ein Jungspund namens Jörg, der die Frauen wegbittet. Und weil ich's partylos nicht mag, geht ab sofort die Party ab. Wenn die Themen dann so froh sind, weil wenn ich Rhymes eigentlich froh bin, macht mit New York Partys klar. Als der fette Partystar. Die beste Welt vom Bodensee. Ich stehe mit Jürgen bei dir leben. Der Fettgehalt 100%. Denn wir sind super wie Clark Kent. Hey Jörg, I think it's time to rock. Hey Ben, I think it's time to roll. Wir wird's auf den Feld, wird gerockt. Wie wird uns Dieter Bohlen holen? Konstanz, unser Heim der Wahl. Für Heimatlose abnormal. Für definitiv fett gelegen. Und wir haben Gottes Segen. Mit den Stereotypen steck ich Blüten in die Tüten. Und sie zeigt mal hektisch aus. Mach ich mit Kobalt Brausepause. Im Kopf nur Fett und noch mehr Quatsch. Gruß an die Götter unten und Satsch. Gruß an die Lieben, die uns lieben. Und mit Defet Zeit vertrieben. Hey Jörg, I think it's time to rock. Hey Ben, I think it's time to roll. Hab keine Bock, geh auf null Bock. Weil Defet geil, wenn Defet rockt. Hör gut zu, nimm dein Atem und stopp, wenn die Fett geil.